Erster David sang dieses Lied für Gott, als Gott ihn vor all seinen Feinden und vor Saul gerettet hatte. Zweiter er sagte, Gott ist mein Fels in meiner Not und er rettet mich. Dritter mein Gott ist meine sichere Zuflucht, mein Schild und meine Stärke, meine Burg und mein Schutz, mein Befreier, der mich vor Gewalt rettet. Vierter ich rufe zu Gott, der Lob verdient, und so werde ich von meinen Feinden befreit. Fünfter denn große Wassermassen umgaben mich, und gefährliche Ströme machten mir Angst. Sechste Fesseln des Todes umgaben mich, und die Fallen des Todes überraschten mich. Siebter als ich Angst hatte, rief ich Gott an und schrie zu ihm, er hörte meine Stimme aus seinem Tempel, und mein Ruf erreichte seine Ohren. Achter als er herabsah, bebte die Erde, die Fundamente des Himmels zitterten und schwankten, weil er sehr zornig war. Neunter Rauch stieg aus seiner Nase auf, und Feuer kam aus seinem Mund, glühende Kohlen brannten von ihm aus. Zehnter er beugte den Himmel und kam herab, während Dunkelheit unter seinen Füßen war. Elfter er ritt auf einem Cherub und flog schnell, er schwebte auf den Flügeln des Windes. Zwölfter er umgab sich mit Dunkelheit wie mit einem Zelt, mit dunklen Wassern und dichten Wolken. Dreizehnter aus dem Glanz vor ihm kamen Hagel und glühende Kohlen hervor. Vierzehnter Gott donnerte vom Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme laut hören. Fünfzehnter er schoss Pfeile und zerstreute seine Feinde, er sandte Blitze und jagte sie weg. Sechzehnter da wurden die Tiefen des Meeres sichtbar und die Fundamente der Erde wurden enthüllt, als Gott schimpfte und zornig schnaubte. Siebzehnter er streckte seine Hand vom Himmel aus, ergriff mich und zog mich aus den großen Wassern. Achtzehnter er rettete mich vor meinem starken Feind und vor denen, die mich hassten, weil sie zu mächtig für mich waren. Neunzehnter sie griffen mich an meinem Unglückstag an, aber Gott war meine Unterstützung. Zwanzigster er führte mich an einen sicheren Ort und rettete mich, weil er Freude an mir hatte. 21. Gott belohnt mich für meine Gerechtigkeit und für die Reinheit meiner Hände. 22. Denn ich folgte Gottes Wegen und sündigte nicht gegen meinen Gott. 23. Denn alle seine Gesetze waren mir bekannt und ich habe seine Regeln nicht ignoriert. 24. Ich war ehrlich zu ihm und vermied es, schuldig zu werden. 25. Deshalb belohnte Gott mich für meine Gerechtigkeit und für die Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. 26. Du bist freundlich zu den Freundlichen und ehrlich zu den Ehrlichen. 27. Du bist rein zu den Reinen, aber du bist hart zu den Falschen. 28. Du hilfst dem unterdrückten Volk, aber du demütigst die Augen der Stolzen. 29. Denn du bist mein Licht, Gott, und du erhellst meine Dunkelheit. 30. Denn durch dich kann ich Mauern durchbrechen, und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 31. Gottes Weg ist perfekt. Das Wort Gottes ist rein, er ist ein Schild für alle, die bei ihm Schutz suchen. 32. Denn wer ist Gott außer Gott, und wer ist ein Fels außer unserem Gott? 33. Gott gibt mir Stärke und macht meinen Weg sicher. 34. Er macht meine Füße schnell wie die einer Hirschkuh und stellt mich auf hohe Orte. 35. Er lehrt meine Hände zu kämpfen, so dass meine Arme einen starken Bogen spannen können. 36. Du gabst mir den Schild deiner Rettung, und deine Güte machte mich stark. 37. Du hast meinen Weg frei gemacht, so dass ich sicher gehen konnte, und meine Füße stolperten nicht. 38. Ich verfolgte meine Feinde und holte sie ein, ich kehrte nicht um, bis ich sie vernichtet hatte. 39. Ich vernichtete und zerschmetterte sie, so dass sie nicht mehr aufstehen konnten und unter meine Füße fielen. 40. Du gabst mir Stärke für den Kampf und zwangst meine Gegner, sich mir zu unterwerfen. 41. Du ließest meine Feinde vor mir fliehen, und ich vernichtete diejenigen, die mich hassten. 42. Sie schrien um Hilfe, aber niemand half ihnen, sie riefen zu Gott, aber er antwortete ihnen nicht. 43. Ich zermalmte sie wie Staub auf dem Boden und zertrat sie wie Schmutz auf der Straße. 44. Du rettetest mich vor den Kämpfen der Völker und machtest mich zum Anführer anderer Nationen, Menschen, die ich nicht kannte, dienten mir. 45. Sie gehorchten mir, sobald sie von mir hörten, und fremde Völker schmeichelten mir. 46. Die fremden Völker wurden schwach und kamen zitternd aus ihren Festungen. 47. Gott lebt. Gelobt sei mein Fels, und hoch erhoben sei Gott, der Fels meiner Rettung. 48. Er ist der Gott, der mir Rache gab und die Völker unter meine Herrschaft stellte. 49. Er befreite mich von meinen Feinden, und du hast mich über meine Gegner erhoben, du rettetest mich vor gewalttätigen Männern. 50. Deshalb will ich dich, Gott, unter den Völkern preisen und deinem Namen Lieder singen. 51. Er gibt seinem König große Rettung und zeigt seinem Auserwählten, David und seinen Nachkommen, Gnade für immer.